Peter und Bob waren zum Platzen gespannt, als Justus die Zentrale betrat und sich direkt auf den Sessel plumpsen ließ. Sie hatten keine Ahnung, wie viel Kilometer sie ihrem Geheimhund schon hinterhergelaufen waren. Es war ihnen, ehrlich gesagt, auch schon ziemlich egal. Und zum ersten Mal überkamen sie Zweifel, ob sie Bellos Spürnase noch trauen konnten. Dennoch folgten sie dem Terrier in den Wald.